WDR 3 und Radio 3 von NDR und ORB. Gedanken zur Zeit. Heute Vorsicht zerbrechlich. Über die Fragilität von Individuen und Gruppen und die daraus folgende Rhetorik der Stärke. Der Terroranschlag auf die USA sollte die Verwundbarkeit der Großmacht demonstrieren und die Stärke jener aus Hinterhalten operierenden Attentäter, die ihre Mordanschläge heiligen oder als Freiheitskriege ausgeben. So gerieten die nachfolgenden diplomatisch-militärischen Antiterroraktionen der Vereinigten Staaten von vornherein in den Verdacht, im Zeichen großsprecherischer Schwäche und einer unangemessenen Vergeltung zu stehen, die viele Unschuldige trifft. Dass bei diesem kriegerischen Ringen um Begründungs- und Meinungsmacht die Orientierung im Alltagsleben der Zivilbevölkerung zerbricht, versucht Brigitta Lindemann in ihrer Sendung zu zeigen. Am Samstag, dem 13. Oktober dieses Jahres, notiert der israelische Autor David Grossmann in sein Tagebuch, der Schabbat eigne sich wunderbar, um den Luftschutzkeller aufzuräumen. Außerdem brüte man über der Gästeliste für den bevorstehenden Geburtstag seiner kleinen Tochter. Wird Tali eingeladen, obwohl die zu ihrem Geburtstag nicht geladen hatte? Ein Problem, das mit gebührendem Ernst erörtert sein wolle, schon um wenigstens einen Anschein von Normalität aufrechtzuerhalten. Mit dem 11. September, als die Zwillingstürme einstürzten, schreibt Grossmann, habe sich ein langer, tiefer Riss in der alten Wirklichkeit aufgetan und aus diesem Spalt dringe das Donnergrollen von Brutalität, Fanatismus, Wahnsinn. Gewaltig sei die Verlockung, alles Lebende in Stücke zu reißen, vom Körper des Einzelnen bis zum Zerschlagen von Gesellschaft, Recht, Staat und Kultur. Grossmann resümiert, so nackt und zerbrechlich wirkt plötzlich der Wunsch, das Bestehende und Alltägliche zu wahren, so rührend und sogar heroisch. Wir beschließen, setzt er in Klammer hintan, wir beschließen, Tali einzuladen. Nicht nur darum, weil Grossmann in einem Land lebt, in dem blutige Auseinandersetzungen seit über 50 Jahren zum Alltag gehören, weiß er über die Zerbrechlichkeit der Wünsche mehr, als er uns eingesteht. Man kann es in seinen schönen Büchern lesen. Seine Tagesnotizen jedoch bricht er an einem Punkt ab, der uns die weitergehende Einsicht erspart, dass der Wunsch, das Bestehende und Alltägliche zu wahren, aus dem angeführten schlechten Grund bloß als das wirkt, was er immer ist. Eine Illusion. Heroisch und rührend ist er, weil er eine freundliche und humane und notwendige Selbsttäuschung über die Natur der Dinge und uns selbst ist. Krieg und Terror führen in schrecklicher Drastik vor, dass Körper, Gesellschaften, Rechtsformen, Staaten und Kulturen leicht zerstörbar sind und nichts fest ist und sicher. Aber Menschen müssen nicht einer akuten Todesdrohung ausgesetzt sein, um zu erkennen, dass Festigkeit und Sicherheit Chimären sind. Die Körper altern und sterben, die Gesellschaften, Rechtsformen und Staaten sind gewachsene, aber nicht fraglos naturwüchsige Gebilde, sondern Übereinkünfte, in sich mehr oder weniger brüchige Konstrukte. Und die Kultur, die Wissens- und Glaubensvorstellungen und Praktiken sind zwar nicht beliebig, aber doch zufällig. Ein Gemenge aus Ererbtem, Verändertem, neu Hinzugewonnenem. Wir brauchen die äußeren Formen und die Gewissheiten, die wir mit ihnen verbinden. Eine Kategorie wie Wahrheit ist auf sie nicht anwendbar. Wir ignorieren das gewöhnlich aus strategischen Gründen. Unser Leben bräche in sich zusammen, fabrizierten wir nicht unter Aufbietung all unserer Kräfte stets auf neue die Vorstellung von Selbstverständlichkeit, Festigkeit, Dauer, Sicherheit. Für uns selbst so gut wie für andere. Nietzsche hat es auf die Formel gebracht, die Unvernunft einer Sache sei kein Grund gegen ihr Dasein, vielmehr eine Bedingung derselben. Deswegen müssen wir nun noch lange nicht so unvernünftig sein wie die Sachen, die wir machen. Klüger zu sein, als uns zu leben möglich ist, erforderte wohl, der Zerbrechlichkeit eingedenk zu bleiben und dennoch einen gangbaren Weg zu finden zwischen Fassungslosigkeit und Ohnmacht auf der einen, der verbissenen Behauptung von Stärke und Potenz auf der anderen Seite. Die erste Haltung führt zu trauriger Selbstentmächtigung, die zweite zu ignoranter Ermächtigung. Es ist ein heikler Balanceakt zwischen Trostlosigkeit und Blindheit. Die Selbstentmächtigung spielt vor dem Hintergrund der philosophischen Einsicht in die Zufälligkeit und Unerlöstheit des modernen Subjekts. In Robert Musils Mann ohne Eigenschaften verdeckt Ironie nur notdürftig bittere Erkenntnis. Wenn man näher hinsieht, sagt Ulrich, Musils Antiheld, ist es doch ein äußerst künstlicher Bewusstseinszustand, der dem Menschen den aufrechten Gang zwischen kreisenden Gestirnen verleiht und ihm erlaubt, inmitten der fast unendlichen Unbekanntheit der Welt würdevoll die Hand zwischen den zweiten und den dritten Rockknopf zu stecken. Die blinde Selbstermächtigung tritt die Flucht aus eben dieser Kleinheit und Unbedeutendheit an. Sie ist durchdrungen von dem wilden Impuls, jeden Begriff von Welt und Ich niederzuringen, der schwächen könnte. Dem krankmachenden Begreifen wird das Credo von Macht und Stärke gegenübergestellt. Man geht zugrunde, wenn man immer zu den Gründen geht. Nietzsche, der immer auch für die griffigen Formulierungen gut ist, hat, wie bekannt, sein eigenes Übermensch als Selbstermächtigungsprogramm nicht geholfen. Erst fiel er weinend dem gepeinigten Mitgeschöpf einem geprügelten Gaul um den Hals, anschließend in lebenslangen Wahn. In unserem so zerbrechlichen Alltag ist nicht die unverhohlene Behauptung von Stärke à la Nietzsche der Regelfall. Es sind eher die hybriden Mischungen von Stärke und Schwäche, die unangreifbar machen. Wo früher die harten Glaubenssätze von Religion und feudaler Ordnung für Orientierung sorgten, was andernorts auch heute noch der Fall ist, da helfen uns weiche, hausgemachte Fundamentalismen, womit sich auch der Musilschen Empfehlung entkommen lässt, näher hinzusehen. Immer noch werden vormoderne Rezepte ausgestellt und ein gewaltsames Vereinheitlichungswerk wird inszeniert, beginnend am buchstäblichen Grund bei Mutter Erde, der Renaturalisierung der Frau, die seit etwa 30 Jahren weniger von Männern als vielmehr bestimmten Fraktionen der Frauenbewegung selbst betrieben wird, endend bei all jenen, die sich mit den profanen Bescheiden, die in dieser Welt erteilt werden können, nicht zufrieden geben mögen und durch Kärtchen, Steine, Kaffeesatz, Sternenkonstellationen und Ähnliches die kosmischen Kundgaben abholen. Die Zugehörigkeit zu etwas, das größer ist als man selber, verbirgt Macht, Sinn, Schutz. Was da größer ist, ist ziemlich beliebig. Aber es ist elastisch. Es gibt wohl nur noch einen probaten Säkularersatz für die verbrauchten einheitsstiftenden Mythen, der knöchern, starr und martialisch verfasst daherkommt, der starke Staat. Im starken Staat sind Machbarkeit und Stärke selber zum inhaltslosen Wahn geworden. Der starke Staat kann von unten eingefordert oder oktroyiert werden. Im Moment wird er von oben verordnet. Das ist, auch wenn es ein übler Tatbestand ist, doch auch ein Lob für die Zivilgesellschaft, die ihn skeptisch und wachsam beäugt. Silvio Berlusconi, nachdem er zum zweiten Mal zum italienischen Ministerpräsidenten gewählt worden war, wird mit den Worten zitiert: Wir sind stark, super stark, wir sind sehr stark, wir sind das Maximum, für die anderen gibt's nichts. Das ist nur darum lustig, weil es offen dreist ist. Wenn nicht die berlusconische Pose, so doch seine Position nahmen hierzulande nach dem 11. September vor allem Politiker und nur wenige Meinungsmacher ein. Selbst die eher der Rechten angehörenden Kirchenleute, Wissenschaftler, Künstler, Feuilletonisten mochten von bedingungsloser Solidarität mitsamt ihren innenpolitischen Weiterungen nichts wissen. Ihre Gegenargumente wurden in klassischer Manier durch autoritäre Einschüchterungsrhetorik dispensiert. Die Bandbreite repräsentieren Karl-Heinz Bohrer, Herausgeber der Zeitschrift Merkur, und Bundeskanzler Gerhard Schröder. Im Editorial der Zeitschrift Merkur, November 2001, wird Bedenkenträgern wieder die Mobilmachung im Inneren und Außen Redeverbot erteilt. Der Vorwurf des theoretisch Distanzierten gegenüber dem Handelnden, dieser handele falsch, habe a priori etwas intellektuell Unredliches, denn wir könnten nur als Handelnde kritisieren, heißt es. Weil die Unredlichkeit der Kritik so schon vor aller Erfahrung feststeht, werden die Kritiker im Folgenden politisch naiv und provinziell und nützliche Idioten genannt, die demagogisch schön färbten und die utopische Flucht aus der Weltpolitik in die soziale Idylle betrieben. Tröstlich sei bloß, dass sie in Zukunft im seriösen politischen Diskurs nicht mehr die alte Rolle spielen würden, denn nunmehr stehe Deutschlands Stellenwert als Staatsnation in Europa und der Welt zur Debatte. Die öffentliche Absichtserklärung zur Kriegsteilnahme und das Inswerksetzen aller zur Verfügung stehenden Mittel seien notwendig gewesen, anderenfalls hätte man sich für bankrott erklärt. Hier hört man Waffen und Pathos klirren und es bricht Eiszeit an. Der Kanzler schimpft nicht, droht nicht, erteilt auch nicht Redeverbot. Für ihn existiert überhaupt kein ernstzunehmendes Gegenüber, das grundsätzlich anderer Meinung sein könnte. Ein Dissens ist darum gar nicht vorstellbar. Epochale Veränderungen, sagt der Kanzler, erzeugten neue Pflichten. Die Veränderungen werden weiter nicht analysiert, die Pflichten nicht näher definiert. Die Folgerung lautet, dass es richtig und wichtig sei, auf eine umfassende Strategie zu setzen. Eine umfassende Strategie kann kaum falsch sein, ist auf der verbalen Ebene aber inhaltsleer. Auf der Handlungsebene wird Vollzug gemeldet. Der Kanzler schließt seine Rede mit der Bitte um Vertrauen in Vernunft und Verlässlichkeit. Das kann nur bedeuten, dass er sich in deren bislang ungeteiltem Besitz sieht. Teilhabe stellt er anheim. Was anderes wäre das als eine ungemein freundliche und generöse Geste? Zwischen dem donnernden Merkur und der wohlwollenden Beteuerung des Kanzlers, wo er sei, seien auch Vernunft und Verlässlichkeit in schönster Eintracht beisammen, entfaltet sich die gesamte Palette rhetorischer Künste. Verschleiert wird, dass die Politik der Stärke und vermeintlichen Sicherheit mit all ihren autoritären Setzungen, Imponiergesten, Herrschaftsposen kontraproduktiv sein könnte. Erstens könnte sie die Probleme verschlimmern, die sie zu lösen trachtet. Zum Beispiel ist es wohl nicht ganz falsch anzunehmen, dass der Terroranschlag vom 11. September auch Resultat einer Demütigung ist, die das imperiale Gebaren, die schrankenlose, dem anderen gegenüber gleichgültige Selbstsetzung der Supermacht provoziert hat. Zweitens werden auf der juristischen Ebene Verfassung und Zivilrecht ausgehöhlt. Die Gesetze, die die Bush-Regierung Ende Oktober durch den Kongress peitschte, zeigen es. Otto Schily zeigt es uns auch. Drittens bewirkt die Selbstermächtigung des Staates einen eklatanten Rückfall hinter die für eine aufgeklärte Demokratie konstitutiven Vorstellungen von Souveränität, Mündigkeit und Selbstverantwortlichkeit der Einzelnen. Und viertens wird suspendiert, was für uns, und das ist zugegebenermaßen ein luxurierendes Moment, Leben lebenswert macht, schön und leicht und unbefangen. Dieser letzte Aspekt kommt in der politischen Diskussion selten vor. Im Alltag ist er umso wichtiger. Grossmann beschließt mit ihm sein Tagebuch. Bis zum frühen Mittwoch der Woche, die er schildert, schien es zunächst so, als hätten sich die blutigen Fäden zwischen Israelis und Palästinensern vermindert. Dieser Eindruck war falsch. Ein Anschlag auf einen israelischen Minister wird bekannt gegeben, dann dringen israelische Truppen in das palästinensische Ramallah vor. Alles bricht zusammen, resümiert Grossmann. Der letzte Satz, Freitag, 19. Oktober, lautet: So viele geliebte Dinge und private Momente gehen wegen Angst und Gewalt verloren. So viel Kreativität, Fantasie und Verstand werden heute auf Zerstörung und Tod gerichtet oder auf den Schutz der eigenen Existenz gegen Zerstörung und Tod. Manchmal hat man das Gefühl, dass die meisten Energien in die Wahrung der Daseinsgrenzen investiert werden. Ich fürchte, wenn es hier keinen Frieden gibt, werden wir alle langsam wie eine Rüstung, in der kein Ritter mehr steckt. Der Schriftsteller David Grossmann spielt mit seinem Bild von der Rüstung, in der kein Ritter steckt, auf einen wunderschönen Roman seines italienischen Kollegen Italo Calvino an, Der Ritter, den es nicht gab. Darin geht es um die Eingrenzungen und die Entgrenzungen des Ich und das Gewaltmittel der Panzerung. Der Ritter von Silimpia, Citerio und Fes zieht mit dem Frankenheer Karls des Großen von Schlacht zu Schlacht wieder die ungläubigen Mauren. Aber es steckt niemand in dieser Rüstung. Sie ist sich selbst genug. Der Ritter, den es nicht gibt, ist reine Pflicht, Ordnung und gepanzerte Form. Nur manchmal, im Morgengrauen, da alles sich auflöst ins Unbestimmte, Zwielichtige und der Ritter sich trotz seines Panzers in jeder Ritze durchzogen fühlt von Windstößen, von fliegenden Mücken und Mondstrahlen, fühlt er sich dahinschwinden. Dann beginnt er zu zählen und zu ordnen, was gerade zur Hand ist und gewinnt so über ihr Muster die Welt zurück. Er besitzt einen Konterpart, Godelou, ein unendlich veränderlicher Knappe, beständig aus der Form geratend, der in seiner Einfalt von unbegrenzter Vielfalt ist. Er verwandelt sich in alles, was er sieht, watschelt mit den Enten, hüpft mit den Fröschen und teilt ihm einer freundlich Suppe aus, steckt er den Kopf in die Terrine, auf dass die Suppe ihn essen möge. Italo Calvino faltet hier das mögliche menschliche Wesen in seine Extreme auseinander. Beide Varianten, sieht man, haben ihre Tücken. Die vollkommene Panzerung tötet, die permanente, hingerissene Entgrenzung macht blöde.